Kundgabe 4736. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.09.1949. Gott spricht durch das Herz zum Menschen. Was euch das Herz gebietet, das sollet ihr tun. Denn durch das Herz rede ich zu euch, vorausgesetzt, dass ihr meine Stimme vernehmen wollet. Ihr könnet also das Herz sprechen lassen oder auch den Verstand. Das heißt, ihr könnet eurem Empfinden Beachtung schenken oder auch die Vernunft walten lassen, also irgendwelchen Vorteil anstreben durch euer Handeln, während das Herz diesen Vorteil nicht erzielt. Wollet ihr aber, dass ich euch berate, indem ihr zuvor mich bittet um Unterweisung, dann brauchet ihr nur eures Empfindens zu achten. Und es wird wahrlich recht sein, was ihr nun tut. Dann ist euer Herz nur der Vermittler meines Willens, und seiner Stimme könnet ihr folgen. So auch werdet ihr empfindungsgemäß belehrt. Das heißt, ihr lehnet instinktiv ab, was falsch ist, und nehmet an, was der Wahrheit entspricht. Und so ist auch zu erklären, warum Menschen, die mir innig verbunden sind, empfindungsmäßig ablehnen, so ihnen Irrlehren unterbreitet werden. Es ist dies ein Zeichen, dass sich ihre Seele wehrt gegen etwas ihr Unzuträgliches, dass sie im Verlangen nach dem Rechten und Wahren vom Geist in sich gewarnt wird, etwas Unwahres anzunehmen, dass sie sich also unbewusst feindlich einstellt und ihre Einstellung nicht verbirgt, sondern offen bekennt. Dann veranlasse ich selbst diesen Menschen dazu, dass er sich ablehnend äußert, weil ich will, dass Irrlehren gebrandmarkt werden als verderblich für die Seele. Schweigt aber in einem Menschen die innere Stimme, dass er nicht das Falsche einer Handlung oder Lehre erkennt, dann verlangt er nicht meinen Rat, sondern ist von sich selbst oder seiner Urteilsfähigkeit überzeugt. Er fragt nicht und kann daher auch keine Antwort erhalten. Ich kann nicht durch das Herz zu ihm sprechen, da er nicht seiner Empfindungen achtet. Der Ablehnungswille würde aber dennoch in ihm erwachen, so es ihm nur ernst wäre um die reine Wahrheit, die er aber immer nur über mich und durch mich finden könnte. Wer einer Irrlehre zum Opfer fällt, muss die Schuld bei sich selbst suchen. Denn so wie er die Wahrheit verlangt, wird sie ihm geboten werden. Denn stets spreche ich durch das Herz zu denen, die von mir unterwiesen werden wollen, weil ich keinen Menschen im Irrtum belasse, der nach der Wahrheit verlangt. Amen.